Hier, Jungs, was ich euch noch sagen wollte. Wenn ihr korrekte Platten kaufen wollt, weißt du, Frankfurt, wo Boy ist, Klingerstraße, weißt du, nebendran ist No Mercy Records, weißt du. Gibt's korrekte Platten, weißt du, Hardcore, alles da, weißt du. Atmosphäre korrekt, weißt du, ist korrekt, weißt du, No Mercy Records. Kommst du vorbei, weißt du, kriegst du von mir Autogramm.